Erster Gott sprach zu mir. Zweiter sagt dem Chef von Tyros, du bist stolz. Du sagst, ich bin ein Gott. Aber du bist ein Mensch. Du bist kein Gott. Dritter, du denkst, du bist klüger als Daniel. Du denkst, du weißt alle Geheimnisse. Vierter, du hast viel Geld gesammelt. Du hast Gold und Silber. Deine Klugheit hat dir geholfen. Fünfter, du hast viel Handel gemacht. Du wurdest sehr reich. Wegen dem Geld wurdest du stolz. Sechster Gott sagt, du denkst, du bist wie ein Gott. Siebter, darum schicke ich fremde Völker. Sie sind sehr böse. Sie kämpfen gegen dich. Sie machen deine Schönheit kaputt. Achter, sie werfen dich in ein tiefes Loch. Du wirst im Meer sterben. Neunter, sagst du dann immer noch, ich bin ein Gott? Dein Mörder steht vor dir. Du bist nur ein Mensch. Zehnter, fremde Leute werden dich töten. Das sagt Gott. Elfter, Gott sprach wieder zu mir. Zwölfter, sing ein trauriges Lied für den König. Sag ihm, du warst perfekt und sehr schön. Dreizehnter, du warst im Garten Eden. Du hattest viele bunte Steine. Alles war aus Gold gemacht. Gott hat das für dich gemacht. Vierzehnter, ich habe dich wie einen Engel gemacht. Du warst auf dem heiligen Berg. Du warst bei den hellen Steinen. Fünfzehnter, du hast nichts Schlechtes getan. Das war so von Anfang an. Aber dann hast du Böses getan. Sechzehnter, du hast viel verkauft und gekauft. Dabei warst du nicht ehrlich. Darum habe ich dich vom Berg gejagt. Siebzehnter, du warst stolz auf deine Schönheit. Deine Klugheit war weg wegen deinem Stolz. Ich habe dich auf die Erde geworfen. Achtzehnter, du hast viele Fehler gemacht. Dein Handel war nicht gut. Du hast heilige Orte kaputt gemacht. Neunzehnter, alle Völker haben Angst vor dir. Dein Ende ist gekommen. Du bist für immer weg. Zwanzigster, Gott sprach wieder zu mir. 21. Schau zur Stadt Sidon. Sprich gegen diese Stadt. 22. Gott sagt, ich komme zu dir, Sidon. Alle sollen sehen, dass ich Gott bin. Ich bestrafe die Stadt. 23. Ich schicke Krankheiten und Krieg. Viele Menschen sterben in den Straßen. Dann wissen sie, ich bin Gott. 24. Das Volk Israel hat keine bösen Nachbarn mehr. Niemand tut ihnen mehr weh. Dann wissen sie, ich bin Gott. 25. Gott sagt, ich hole Israel zurück. Sie kommen aus allen Ländern. Sie wohnen wieder in ihrem Land. 26. Sie wohnen dort sicher. Sie bauen Häuser und pflanzen Wein. Ich bestrafe ihre bösen Nachbarn. Dann wissen sie, ich bin ihr Gott.